dir was allen Kindern wirklich super gefällt. Es macht jedem Spaß, ob groß, ob klein, und es verzaubert die Welt. Ja, es braucht wirklich nicht sehr viel, und dann wird es ein spannendes Spiel. Mische Wasser und Seife, hurra, und schon sind sie alle da. Versuchst sie noch zu fangen, doch sie sind überall. Groß und klein und rund, wie der Regenbogen so bunt. Doch der Wind vertreibt sie im Nu und wir winken ihr.